Aussprache, Übung 1. 1. In Zukunft werden Roboter immer wichtiger. 2. Herr Moon ist der Meinung, dass sich die Arbeitswelt stark verändern wird. 3. Kinder lernen besser mit Computern. 4. Durch Roboter verlieren wir unsere Jobs. 5. Dein Freund hat einen Roboter, der im Haushalt hilft. 6. Er nutzt eine App, um seinen Blutdruck zu messen. 7. Sie wollen Ihre Gesundheit online prüfen?